Impulslogbuch, Kapitel 2. Ein persönlicher Assistent ist wie eine Freundschaft. Geschrieben von Alexander Fuchs, gesprochen von Marvin Heidenstedt. Die Zeit, 0630 große Ticks. Ich erwache und starre an die Decke meiner kleinen Schlafkammer. Was ein komischer Traum. Die Kammer überprüft meine Gesundheitswerte. Mein nächtlicher Ausflug ging als Warnung in mein Logbuch ein. Warnung, abwesend innerhalb Schlafphase. Ich kann mich nur bruchstückhaft an meinen Traum erinnern. Ich flüsterte, vor allem Medivh, mein Raumpartner und guter Freund. Mir fiel wieder ein, dass ich für Horst Guhn Körperteile entwarf, Prototypen. Es gab zwei große Häuser, die nach verschiedenen Philosophien lebten. Haus Guhn war technologisch weit fortgeschritten, während Haus Flora auf biologische Verbesserungen setzte. Guhuma bauen sich Scanbrillen und Florna schlucken Pillen zur biologischen Modifikation ihrer Augen. Ich baute. Mein rechter Arm war mein eigener Prototyp mit integrierten Assistenten. Persönliche Assistenten besaß jeder Zylenier. Sie unterstützen dich, sie kümmern sich um dich und sie sind immer dabei. Bei Jünglingen werden sie direkt implantiert. Die Implantation wird von der Union aller Häuser gefördert. Früher gab es Armbänder, sowie das P1-Armband, das ich gefunden hatte. Ich sollte mir das Gerät genau anschauen. Es liegt noch immer neben mir und zeigt Reset. Der Gesundheitscheck war in Ordnung. Es gab auch keine Fehlfunktion des neuen Körpers. Ich hatte allerdings meinen Arm noch nicht überprüft. Ich ignoriere die Anzeige meiner Pflegetermine in der Schlafkammer und schiebe mich aus dem engen Raum. Dief kommt zu mir. Hast du noch mehr wie 99 Pillen? Die sind hier. Ich zeige auf meine Gürteltasche in meinem Fach. Ich krame mit einer Hand in der Tasche, während Dief erzählte. Ich habe ein gutes Gefühl, obwohl ich mich an kaum etwas erinnern kann. Das braucht sicher noch ein paar Phasen. Schau dir mal das P1-Armband an. Das hat keine Modellnummer oder sonstige Kennzeichen. Es zeigt Reset, gibt aber Antwort. Interessant. Das muss eine eigene Entwicklung sein. So etwas findet sich kaum noch. Ein Signalton durchschnitt die Luft. Der Raum kündigte auf einem Display 3 Besuche an. Zeitgleich erscheint auf dem Armband etwas. 339 Ticks, 388 Ticks, 387 Ticks, 386 Ticks. Das ist ein Countdown. Ein kleiner Pfeil zeigt auf das hohe Fenster gegenüber der Raumluke. Dief sieht mich an. Was ist hier los? Es wird wirklich Zeit, das aufzuklären.